Ich habe gestern Morgen selbst solch einen Fall von Mehrdeutigkeit bei der Wahrnehmung erlebt. Als ich nach dem Sitzen aufstand, war draußen inzwischen der Morgen angebrochen und ich blickte aus dem Fenster über den See, wo ich Nebel aufsteigen sah. Wir hatten eine Zeit lang Frost gehabt und auf dem See hatte sich eine Eisdecke gebildet, aber jetzt war es seit einigen Tagen wieder wärmer gewesen. Deshalb war es gar nicht so abwegig, dass dort draußen vielleicht Dunst vom Schnee aufstieg. Aber irgendetwas stimmte da nicht. Die Dunstschwaden hatten so seltsam scharfe Grenzen und dass sie sich so gar nicht bewegten, kam mir auch merkwürdig vor. Dann ging mir ein Licht auf. Eigentlich waren da nur weiße Eisstreifen zwischen nassen Stellen der Seeoberfläche zu sehen. Nein, daran stimmte auch wieder etwas nicht so ganz. Mein Gehirn schaltete immer wieder hin und her zwischen aufsteigendem Dunst und Tauwassermustern auf dem Eis. Mir war etwas unbehaglich zumute. Keine der beiden Möglichkeiten stimmte ganz, und etwas in mir mochte diese Unklarheit überhaupt nicht. Dann hob ich den Blick zur Baumlinie, die sich drüben auf der anderen Seeseite gegen den Himmel abzeichnete. Dasselbe Muster wie das, worüber ich mir gerade den Kopf zerbrach. Was ich gesehen hatte, war also das Spiegelbild der Baumlinie im Schmelzwasser auf dem zugefrorenen See. Mit einem fast spürbaren Einrasten war plötzlich alles klar, alles passte zusammen. Und das wirklich Seltsame war, dass ich es von da an bei jedem weiteren Blick aus dem Fenster nur noch so sehen konnte. Heute Morgen ist noch etwas Komisches passiert. Ein Blauhäher kam rätschend direkt am Fenster vorbei und landete dann auf dem Geländer der Veranda. Ich beobachtete ihn und wollte gern wissen, was ihn angelockt hatte. Er sprang auf den Boden und hüpfte auf einen flachen, braunen Stein zu, der einem Stück Brot täuschend ähnlich sah, pickte ein paar Mal daran und flog wieder weg. Vögeln passiert es also auch. Siehst du in Abbildung 6 ein weißes Dreieck, das drei Punkte verbindet? Selbst wenn wir uns Mühe geben, es nicht zu sehen, wir sehen es doch. Bei dieser Art Täuschung füllen wir Lücken. Wir erfinden etwas dazu, Fiktion. Das passiert auch unter natürlichen Umständen, wie der gefleckte Hund in Abbildung 7 erkennen lässt. Hier denkt unser Hirn einfach den vagen Eindruck von Schlappohren und Halsband weiter und ergänzt ihn zu einem Hund, obwohl die übrigen Punkte und Flecken des Bildes aber auch gar nichts mit einem Hund zu tun haben. Diese Täuschungen begründen den Verdacht, dass alles, was wir sehen, vielleicht nie ausreicht, um uns eindeutig zu sagen, was da ist. Also macht sich unser Geist-Gehirn vielleicht selbst durch eine Art Abstimmungsprozess einen Reim auf das, was da draußen vorliegt. Dabei spielt es auch eine Rolle, was wir unbewusst erwarten. Erinnerst du dich, dass ich in meinem zweiten Brief von Jerome Bruners Experimenten mit falschfarbigen Spielkarten erzählt habe? Diese Experimente zeigen, dass wir etwas in unserer Umgebung leichter erkennen, wenn wir schon damit rechnen, dass wir es wahrnehmen werden. Und wir haben große Schwierigkeiten, etwas zu erkennen, was wir nicht zu sehen erwarten. Das gilt natürlich für alle Sinne in gleicher Weise. Bekommst du jetzt einen Eindruck von dem staunenswert schöpferischen Tanz, der unsere Welt hervorbringt? Unser Körpergeist nimmt sich ein Stückchen Gesehenes, eine Prise Geräusch, ein Berührungsempfinden, vermengt das alles mit einer ordentlichen Portion Mögen und Nichtmögen, interpretiert es nach besten Kräften so, dass wir in dem behaglichen Gefühl bleiben können, alles sei so, wie es sein soll, und präsentiert uns dann eine Welt. Außerdem ist das ein ziemlich merkwürdiger Zirkeltanz, denn unser Körpergeist gehört ja zur Welt. Unser Körpergeist ist ein Teil der Welt, die er hervorbringt und wahrnimmt. Ein bisschen unheimlich, oder? Dieser Abstimmungsprozess ist nicht nur im Spiel, wenn wir die Außenwelt wahrnehmen, sondern auch bei unseren Versuchen, die Wahrnehmung innerer Energien, Empfindungen, Gefühle zu deuten. Vor allem, wenn starke emotionale Energien hochkommen, bemühen wir uns, ihnen eine vertraute Deutung, einen vertrauten Namen zu geben, uns eine Geschichte darüber zu erzählen. So können wir die Energie restlos einer bekannten Emotion zuordnen, mit der wir umgehen können. Die Experimente und Bildbeispiele zeigen, dass wir auf unserem Weg durch die Welt nicht sehen, was wirklich da ist. Was wir erfahren, ist eigentlich eine gemischte Kreation aus Vorliegendem und den jeweils angemessen erscheinenden Ideen und Emotionen. In einer vertrauten Welt befinden wir uns so lange, wie unser Wahrnehmungssystem das Vorliegende mit etwas Vertrautem in unserem Gedächtnis zur Deckung bringen kann. Und das geschieht schneller, als wir bewusst erkennen können. Um noch einmal deutlich zu machen, welche Macht unsere Konditionierungen über uns haben können, möchte ich dir von der Arbeit des Psychologen Martin Seligman erzählen. Seligman vermutet, dass sehr tiefe Persönlichkeitsstrukturen, wie etwa das Gefühl absoluter, unüberwindlicher Hilflosigkeit, mit dem manche Menschen aufwachsen, auf unsere Konditionierung zurückzuführen sein kann. Seine Experimente, die das mit schmerzhafter Deutlichkeit zeigen, führte er mit Hunden durch. Er arbeitete mit 3 Gruppen von Hunden. Die der ersten Gruppe bekamen leichte elektrische Schläge, die sie aber durch Druck mit der Nase gegen ein Brett abstellen konnten. Die Hunde der zweiten Gruppe wurden den gleichen Stromschlägen ausgesetzt, konnten aber nichts unternehmen, um sie abzustellen. Die Hunde der dritten Gruppe bekamen keine Stromschläge. Nachdem die Hunde auf diese klassische Art konditioniert worden waren, kamen sie in Boxen, die durch eine niedrige Zwischenwand zweigeteilt waren. Einem Stromschlag konnte jeder Hund mühelos durch einen Sprung über die Zwischenwand ausweichen. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Wenn Hunde der ersten oder dritten Gruppe leichte Stromschläge erhielten, lernten sie schnell, dass sie sich mit einem Sprung über die Trennwand in Sicherheit bringen konnten. Aber die Hunde der zweiten Gruppe, die gelernt hatten, dass nichts, was sie je unternehmen mochten, irgendwie helfen würde, machten nicht einmal den Versuch, über die Trennwand zu springen, obwohl sie es ebenso leicht hätten tun können wie die Hunde der ersten und dritten Gruppe. Sie legten sich einfach hin und winselten. Sie hätten entkommen können. Aber sie glaubten nicht, dass sie es konnten. Sie hatten gelernt, hilflos zu sein. Jetzt weißt du, was Konditionierung ist.